Krähennest. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, dann habe ich heute mal die Ehre. Ich sage mal herzlich willkommen zur Landesvorstandssitzung des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland. Heute ist der 19. Mai 2022 und wir beginnen fast pünktlich mit 20.33 Uhr. So, ich finde mich gerade beim Protokoll in der Tagesordnung zurecht. Anwesend sind Obereichwald, Vako, Wilk und ich, Tatjana. Das Protokoll übernimmt heute netterweise wieder der Elder. Entschuldigt sind auf jeden Fall Daniel und Balli und Isan wird bestimmt auch einen guten Grund haben. Genau, ich mache heute die Versammlungsleitung. Der Vorstand ist beschlussfähig und damit zuerst habt ihr euch das letzte Protokoll angeguckt. Gibt es Gegenstimmen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Hallo Isan, wir haben gerade über das letzte Protokoll abgestimmt. Danke. Hallo Isan. Dann kommen wir auch schon zu den Berichten. Wilk, starte du. Ja, herzlich willkommen alle zusammen. Also, ganz große Aktion in den letzten 14 Tagen war die Vorbereitung auf die Erstürmung des Landtages am Freitag letzte Woche. Vorbereitung, Orga, Videoaufnahmen machen, nach Düsseldorf fahren, von Düsseldorf wieder wegfahren und viele nette Leute treffen bei einer grandiosen Aktion. Das war schon mal sehr toll. Im Vorfeld dann die Schatzmeisterei mit Vako, den Bundestagswahl 2021 aufgearbeitet, ein paar Tickets bearbeitet und ich freue mich drauf, am Wochenende in Gelsenkirchen zur Bildungskonferenz fahren zu können. Wie schon gesagt, das war auch ein Ticket mit einer Einladung, wo wir ein paar Mal hin und her geschrieben haben und die Einladung jetzt erhalten haben. Ansonsten war viel Spam da, viel Stress war eigentlich nicht mehr in letzter Zeit. Ein, zwei Wahlstände noch und noch den Arbeitskreis, die AG Bildung mitgemacht. Das war's. Sehr schön. Fragen machen wir am Ende gesammelt. Dann Vako, du bist dran. Ja, also, hier war doch noch dann relativ viel los in der AGÖA. Wir haben mindestens jeden zweiten Tag eine Pressemitteilung bis zur Wahl noch rausgehauen, um dann noch mal ein bisschen Wind zu machen. Ich war dann auch bei dieser sagenumwobenen Handtuchaktion am Landtag NRW. Wir hatten ein Arbeitstreffen am 16. Mai am Montag. Ich habe jetzt in den letzten Tagen ein bisschen Wahlkampf abgewickelt, das heißt Tickets geschlossen, Dinge archiviert und so weiter. Wir hatten die regelmäßige ÖA-Sitzung und vertretungsweise in der Schatzmeisterei mache ich gerade die Abwicklung Plakatbestellung, Landtagswahl und Werbemittel Bundestagswahl mit den ganzen Bestellungen, die weiter berechnet werden müssen und lese mich da weiter ein. Und hatte auch noch einiges an allgemeiner Korrespondenz, an Beantworter und sonstigen Kleinigkeiten. Danke dafür. Dann ist der Obereichwald als nächstes. Hallo. Also ich habe existiert, ich habe gelebt. Ich war in Düsseldorf mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Ich war bei der Handtuchaktion dabei. Ich habe AGÖA gemacht. Habe da heute dann auch die Werbung für Facebook final abgeschlossen, indem ich der Schatzmeisterei die ganzen Rechnungen geschickt habe. Sind wohl schon bezahlt, aber für die Buchhaltung halt. Team PolGF war ich im Herzen dabei, im Zuhörerraum. Ansonsten, ich habe Plakate in Krefeld abgehangen und Menschen motiviert. Und ich existiere. Hi. Danke dafür, darüber freuen wir uns alle. Balli und Daniel sind entschuldigt. Dann kommen wir auch schon zu meinem Brief. Ich war auch beim AGÖA-Treffen, bei der ominösen Handtuchaktion dabei. Sonst ein Flyer und Infostand Wahlkampf, die Arbeitssitzung jetzt am Montag. Gestern Gensek-Mumble, ansonsten ein paar Telefonate, Tickets bearbeitet und Mitgliederverwaltung. Und dann ist auch schon die Sandra dran. Dankeschön. Ja, ich war auch beim AGÖA-Treffen. Ich war beim Arbeitstreffen jetzt am Montag. Tickets gemacht ein bisschen, Social Media natürlich sowieso. Dann war ich bei der Wahlkampf-Orga im BBB. Social Media Wahlkampf habe ich bis zur letzten Minute gemacht und bin dann einfach umgefallen. Und was mir persönlich stinkt, ich habe leider das mein persönliches Ziel von 300 Sharepics für den Wahlkampf nicht geschafft. Es wurden nur 264. Das war's von mir. Danke dafür, auch die 264 waren mehr als genug. Gibt es Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Mach du zuerst. Nein, mach du zuerst. Okay, ich muss mal ganz doof fragen, Uwe Eichwald, warum warst du in der Folge-F-Sitzung im Zuhörerraum? Damit ich keine Fragen zu unserem Wahlergebnis beantworten muss. Aber die Sandra hat uns vertreten. Okay, dann Wilk, du. Ja, genau, das Gleiche wollte ich eigentlich auch fragen. Wo waren die Fragen zum Wahlergebnis? Ja, das hätte man dann, also hat ja vielleicht Sandra im Team Folge 11 beantwortet. Dann kommen wir zu Bericht oder Statistik, wenn nicht noch irgendeine Frage ist. Okay, dann kommen wir zu den Mitgliedern. Das sind immer noch die Daten vom 16. März. Das sind 1501 gemeldete Mitglieder, davon stimmberechtigt 568. Und dann kommen wir auch schon zu den Finanzen. Da haben wir einen Barkassenbestand mit Stand 18. Mai von 171,60 Euro. GLS Girokonto Stand 19. Mai 15.272,76 Euro. GLS Zinsertragskonto Stand 19.05. 29,99 Euro. Sparkasse Mülheim Stand 18.05.2022 11.771,33 Euro. Bei der Sparkasse Düsseldorf auf dem Girokonto liegen Stand 18. Mai 109.555,10 Euro. Und bei der Sparkasse Düsseldorf ebenfalls, aber auf dem Renditekonto, haben wir mit Stand 18. Mai 188.473,71 Euro. Sind dazu vielleicht noch Fragen? Nee, nur Dank an Martin und auch an Balli, die mir die Zahlen zusammengesucht haben, weil Zugänge habe ich ja nicht. Auf jeden Fall ein großes Danke. Dann kommen wir auch schon zu den Terminen. Da findet vom 17. bis 19. Mai, sprich bis heute, der digitale Queerschlusskongress 2022, eine Online-Veranstaltung, an der Wilk teilnimmt, statt. Am 21. Mai 2022 ist das Bildungsfestival in Essen. Daran nimmt der Wilk auch teil. Vom 11.06. bis 12.06.2022 sehen wir hoffentlich viele Piraten in Bad Homburg beim Bundesparteitag 2022-1. Und am 13.06.2022 in Velbert ist die Kreismitgliederversammlung im VKV Mettmann mit Abstimmung über vielleicht eine Kreisverbandsgründung. Und ansonsten findet ihr die Termine des Landesverbandes auch auf unserer Website. Dann kommen wir auch schon zu den Anträgen. Sorry, ich hatte eine Wortmeldung reingemumbelt. Habe ich das? Kannst du die sehen? Oh, ja, dann auf. Ja, ich wollte nur der Vollständigkeit halber sagen, dass wir ja besprochen hatten, dass wir eine LAFO-Klausur machen wollen und wir da gerade uns zusammenselektoren und wahrscheinlich, also so wie es aussieht, wird es irgendwann im Juli stattfinden. Nur so zu den Terminen. Ja, super Hinweis. Okay, dann starten wir jetzt mit den Anträgen. Es liegt uns einer vor mit der Ticketnummer 484649, Antrag um Beauftragung NRW aufräumen. Der Antragsteller ist sogar da. Möchte er seinen Antrag selbst vorstellen oder soll ich vorlesen? Ich glaube, ich dürfte das hinkriegen. Ja, vielen Dank. Mein Antrag ist im Grunde ziemlich kurz gefasst. Also ausführlich ist der ja hier nochmal zu lesen. Ich denke mal, ich werde ihn jetzt aber auch nicht in voller Gänze jetzt mal vorstellen. Hier geht es eigentlich nur um eine Beauftragung. Und zwar auf die Idee kam ich, als schon einige Anfragen reinkamen, wohin mit alten Plakaten und auch alten Lagerbeständen, die irgendwo bei alten Piraten oder noch aktuellen Piraten oder zumindest uns noch wohlgesonnenen Menschen im Keller, Garage oder ähnlichem lagern und diese aber gerne mal loswerden wollen, weil sie einfach diese Räume teilweise anders genutzt werden will. Diese Anfragen, die häufen sich inzwischen und müssen aber trotzdem irgendwie mal abgearbeitet werden und weil inzwischen auch schon Anfragen kommen, was denn mit deren Anfragen denn passiert ist bisher. Und da ist es aber auch schon Sache von auch vorherigen Landesvorständen, die das Ganze auch versäumt haben, mit den jeweiligen Menschen da auch zu reden. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich beantrage hier einfach mal die Beauftragung dazu, damit das dann auch irgendwie offiziell wird und auch nicht in Vergessenheit gerät. Vor allen Dingen auch mit einer einfach bestimmten Zahl, die ich jetzt einfach mal Pi mal Daumen dahin geklebt habe. Es kann sogar sein, dass die vielleicht sogar nicht ausreicht oder vielleicht sogar weit mehr als ausreicht. Das weiß ich doch alles gar nicht. Das werden wir sehen. Ein paar Sachen davon haben wir hier schon vor Ort. Ich würde in diesem Falle das Zugfahrzeug selber stellen, und zwar mit meinem Privatfahrzeug auch und den Anhänger, der im VKV Recklinghausen schon dafür genutzt wird, mit dem man halt auch gewisse Dinge auch transportieren kann und damit dann auch das gesammelt irgendwo hinsetzen können und vielleicht sogar am Ende auch damit gesammelt zu einem Wertstoffhof fahren würde und dann auch gewisse Dinge entsorgen. Ich denke mal, dass ein wichtiger Aspekt ist auch noch, dass wir dann auch als auch der Landesvorstand, also der Landesverband dann auch dann vielleicht sogar eine Komplettübersicht auch mal hat, wo denn solche Lager überhaupt alle existieren, weil ich denke mal, wir haben bestimmt irgendwo noch Sachen rumliegen, von denen wir gar nicht wissen, dass die da sind. Das wäre, glaube ich, ganz gut, das mal auf einem Blatt zu haben. Dankeschön. Genau, und der Vollständigkeit halber, du beantragst dafür ja ein Budget von 2.000 €. Gibt es denn zu dem Antrag Fragen aus dem Zuhörerraum oder unter uns Vorständen? Ja, ich hätte eine. Also erstmal ganz, ganz lieben Dank, Elda, dass du dir das antun möchtest. Wir müssten dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen sammeln, wo wir noch überhaupt diese Lager haben. Und was mir natürlich auch sehr wichtig wäre, wäre im Nachhinein dann so eine Art Auflistung, über was wir denn dann auch überhaupt verfügen. Also, dass man so einen wirklich relativ guten Lagerbestand hat über die einzelnen Sachen. Genau, ich glaube, das war auch Inhalt des Antrags, oder, Ellen? Also es gehört im Grunde auch dazu, dass tatsächlich auch eine Auflistung am Ende existiert, was überhaupt da ist. Also auch, ich sage jetzt mal, eine grobe Inventur. Also haargenau kriegen wir es, glaube ich, nicht hin, weil ich werde wahrscheinlich auch nicht da alles mitbekommen. Ja, aber ist natürlich wichtig als Output, sonst kann man sich das ja letztlich auch irgendwie sparen. Gibt es denn sonst noch Fragen, Wortbeiträge? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich auch schon zur Abstimmung schreiten. Obereichwald, was sagst du denn dazu? Ja, dafür. Bin auch dafür. Vaku? Dafür. Wilk? Wenn ich jetzt Helda schützen würde, würde ich Nein sagen. Aber da mir die Aufstellung lieber ist als Helda, sage ich Ja. Sehr gut, Isan. Ich bin immer dafür, Arbeit weiterzugeben, also ja. Damit haben wir das einstimmig beschlossen. Elda, du hast den Job. Oh, ich habe ganz viele Lager hier in der Nähe. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt folgen auch schon die Umlaufbeschlüsse. Wir haben im Umlauf mit der Ticketnummer 484523 ein neues Mitglied aufgenommen. Herzlich willkommen an Bord. Und dann kommen wir auch schon zum Punkt Aktuelles aus den Kommunen. Hat da jemand was? Ich glaube, generell erstmal entspannen. Also da ist erstmal nichts. Aber beim nächsten Punkt habe ich gesehen, dass die Vaku das eingetragen hat. Ja, genau. Also nächster Punkt, Wahlkampfkoordination, Landtagswahl 2022. Wir haben ja schon berichtet gerade, was noch so gelaufen ist. Ich habe da jetzt noch dieses Pad eingetragen, was im Rahmen unserer Arbeitssitzung entstanden ist. Und zwar so eine kleine Wahlkampfanalyse, was lief gut, was lief schlecht und was folgt daraus. Das kursiert momentan bei uns und ich würde das dann eben auch gerne an unsere beauftragten Teammitglieder schicken und an die KandidatInnen. Und dann müssten wir mal schauen, dass wir da durchaus dann auch mal was auswerten und uns überlegen, wie wir das so festhalten, dass wir in ein paar Jahren, wenn wieder ein Wahlkampf ansteht, dann noch Bescheid wissen, wie wir es besser machen. Das klingt sehr gut. Okay, hat dazu noch jemand Fragen oder Wortbeiträge? Außer fleißig das Pad befüllen. Dann kommen wir zum nächsten, sonstiges Wichtiges. Da hat die Sandra uns eine Anfrage geschickt mit der Ticketnummer 484577, die Abholung des großen Infostandes. Ich denke, das geht so ein bisschen in die Richtung von dem Antrag, den wir gerade für Elda abgestimmt haben. Und zwar möchte sie, dass Teile des Infostandes abgeholt werden und dann noch ein Beamer, Pavillon, Stehtisch, Tapeziertisch, weil einfach so sollte noch ein Umzug stattfinden oder ähnliches, nicht gesichert ist, dass sie das mitnehmen kann und es ansonsten auf dem Sperrmüll landen würde. Ich denke mal, da hat der Elder schon seinen ersten Auftrag. Oder gibt es dazu noch Anmerkungen? Ja, der kann dann, wenn er eh schon in Krefeld ist, direkt bei mir weitermachen. Ich sehe schon, das wird eine schöne NRW-Tour. Ich hoffe, ihr habt eine große Lagerhalle. Ja, und ich hoffe, ihr behaltet noch ein paar Sachen in Krefeld, um auch in Zukunft Infostände machen zu können. Genau. Okay, hat sonst noch jemand ein schönes Thema für den heutigen Abend? Ja, aber ich mach's mal nicht. Dann würde ich sagen, scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu den wichtigen Links und Hinweisen. Tragt eure Infostände ein. Das werden jetzt vielleicht erstmal weniger sein, aber ich meine, nach der Wahl ist vor der Wahl. Tragt eure Mitgliederversammlung unbedingt in den Wiki-Kalender ein. So wissen wir darüber Bescheid. Kommen vielleicht zu Besuch, wie zum Beispiel nach Fellbert jetzt am 13. Juni. Und auch ansonsten unsere wichtigen Listen wie die Beauftragungen, Kreisverbände und ähnliches. Ich weiß, dass wir noch einen NÖ-Teil haben. Wenn jetzt keiner mehr in den sprechenden Raum springt und sagt, ich habe unbedingt was Wichtiges, würde ich dann auch gleich schon die Sitzung beenden. Es springt keiner, dann sage ich mal, der nächste Termin ist am 4.6.2022 um 20.30 Uhr, gleich hier. Hier hoffentlich auch wieder beschlussfähig, wie sonst immer. Ich finde, da sind wir schon Vorbildfunktion. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend.